Nein, das Leben war nicht immer leicht. Doch es könnte noch viel schlimmer sein. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat mir was erreicht. Nein, das Leben war nicht immer leicht. Doch es könnte noch viel schlimmer sein. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat mir was erreicht. Ja, ja, ich war ein Dealer. Hab den ganzen Tag verkauft, während die anderen spielen waren. Ja, ja, ja, ja, ich war ein Gauner. Ganze Nacht lang Brüche, während andere wohl zu Haus waren. Ja, ja, Dicker, ich hatte es nicht leicht. Ja. Scheiß drauf, ich hab was erreicht. Ja, ja, Dicker, bin immer noch gleich. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja. Dabei hat sich so vieles verändert. Ja. Gebe nicht auf, bin ein Kämpfer. Ja. Fühl mich wie dich aus. Egal was kommt, ja, ja, ja. Ist doch kein Nehmen und Geben, ja. Wenn die Leute nur nehmen und gehen, ja. Bis sie alles bekommen, ja. Bis sie alles bekommen, ja, ja. Nein, das Leben war nicht immer leicht. Nein. Doch es könnte noch viel schlimmer sein. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat mir was erreicht. Nein, das Leben war nicht immer leicht. Doch es könnte noch viel schlimmer sein. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat mir was erreicht. Leben war nicht immer leicht. Herz gebrochen in der Kinderzeit. Viele Tränen und immer Streit. Doch es könnte noch viel schlimmer sein. Denn Menschen sterben wegen Bomben. Ihre Leichen zerfetzt auf dem Boden der Heimat. Andere haben dicke Konten, die beinahe platzen, weil sie anderen nichts lassen. Für immer und ewig, ich danke meinem Vater. Er verließ Afrika, damit seine Nachfahren einen besseren Start haben. Richtung Italia, Como, danach Almania, Baustelle. Leben war nicht immer leicht. Die Menschen machen, dass der Himmel weint. Nein, das Leben war nicht immer leicht. Doch es könnte noch viel schlimmer sein. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat mir was erreicht. Nein, das Leben war nicht immer leicht. Doch es könnte noch viel schlimmer sein. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, hab mir was erreicht.